nicht ne Blume, wer wärst du, meine Blüte? Denn du bringst den Glanz, Babe, das ist keine Lüge. Wir haben so viel durchgemacht, was mir den Grund gibt, dir zu sagen, ich sterbe dich, das ist kein Unsinn. Unsinn wär zu behaupten, dass es nicht gefunkt hat. Zwischen dir und mir, als ich mich nach dir umsah, da hab ich gewusst, dass nur du mich aus der Fassung bringst. Du sagst, ich würd dich nicht mögen, Achtung, stimmt. Denn ich mag dich nicht nur, ich lieb dich über alles. Keine leeren Phrasen, Schatz, ich lieb dich über alles. Wenn du bei mir bist, brauch ich im Winter keine Heizung. Und wird mir mal zu heiß, dann liegt's an deiner Kleidung. Du bist so top wie das Titelblatt einer Zeitung. Was, wir kennen uns so lange, Mensch, es geht die Zeit rum. Mit dir fühlen sich Wochen wie Tage an. Und das nur, weil wir uns beide so viel zu sagen haben. Ja. Oh yeah, Baby, reich mir deine Hand. Ich geh mit dir hin, wohin du willst. Uns kann nichts voneinander trennen. Und ich bin mit dir so glücklich, wie ich mit keiner anderen zuvor war. Das solltest du wissen. Und Schatz, du bist für mich etwas ganz Besonderes. Du bist so schön wie klug, ich brauch ein Wörterbuch. Wenn ich dich beschreiben will und nach den Wörtern such, bin ich am Ende mit meinem Latein, wobei ich's nie gelernt hab. Ich hab mir was gewünscht, als wir zu den Sternen sahen. Dass der Tag kommt, an dem deine Augen glänzen und wir so frei sein können, wie ich's mir bei Tauben denke. Zwischen uns nicht steht, so wie's die Mauer in Berlin hat. Ich bin auch nur ein Typ, der sich in dich verliebt hat, der bewusst wiederholt und das mit diesen Kosenamen. Wie wichtig du ihn bist, du bist ein roter Faden auf seinen Wegen durch die Straßen der Stadt. Ich würde dich gern küssen, wenn du keine Fragen mehr hast. Ich würde dich gern umarmen und ewig festhalten. Würde ich gern meiner Mom und meinem Dad zeigen. Baby, du sollst wissen, dass nach all dem Gemeisterten die folgenden Hürden für uns beide nur noch einfach sind. Yeah! Aha, Baby, hör mir zu. Schatz, du bist für mich der wertvollste Mensch auf dieser Erde. Und ich will dich nie verlieren. Ich will so lange mit dir zusammenbleiben, bis die Welt aufhört, sich zu drehen. Versteh das doch bitte. Und denk daran, hey, ich liebe dich über alles.